Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Kapitel-Review hier auf Bings Stammtisch. Mit dabei ist wie immer der Max. Hallo Max. Hallo. Und wir nehmen uns heute das Kapitel 871 vor mit dem Namen Go Caesar. Ja, etwas, was niemand von uns wollte. Oder? Vor allem, der ist ja gar nicht da. Ich weiß ja gar nicht, wie sie auf Caesar kommen. Ja gut, der Joke ist jetzt auch Ja, bei. naja. Ja, wir sind noch beim englischen Kapitel, also wir wissen nicht, was der deutsche Text ist. Ja. Cover Page, Bartolomeo immer noch dabei. Man sieht, wie er den Piraten, den er letzte Woche auf die Mütze gegeben hat, Ruffy-Anstecker gibt und Strohhut. Was sind das? Weiß ich nicht, alles mögliche Merchandise. Ja, aber was ist das mit dem Strohhutkopf? Was ist das? Ist das ein Teller? Ist das ein Schild oder Ich glaube, so ein Schild oder so, irgendwas, was man wohin hängt, glaube ich. Aufkleber? Würde ich mal schätzen. Aber der eine Typ, den er geschlagen hat, ist ja kein Pirat, sondern er war einfach so ein Halunke am Hafen. Ja, okay, es waren Baddies, so heißt es hier in dem Text. Ja. Böse Leute. Naja, und den gibt er halt diese Goodies und die wirken so, als wenn sie das gar nicht wollen. Ja, vor allem verstehe ich nicht, was mit Special Price gemeint ist. Ja, ich weiß auch nicht, warum er ihnen das geben soll oder warum er ihnen das gibt. Das verstehe ich schon irgendwie. Das passt ja zu seinem Fanboy-Sein. So, Ja, aber er wenn du haut Fan. diese bösen Leute kaputt und dann gibt er ihnen das Ding und sagt, hier, für den segel ich, der ist toll, folgt dem doch auch. Oder wie, oder was? Ja, ich glaube, das baut jetzt so ein bisschen darauf auf, dass er irgendwie denen dann dieses Merchandise da gibt und den Leuten erzählt von Ruffy und dann ist wahrscheinlich gleich, oder also gleich in dem Sinne, was als nächstes passiert, ist, dass die dann auch anfangen, den so zu bewundern. Und in der nächsten Coverpage sehen wir dann vielleicht alle, wie sie gemeinsam tanzend Ruffys Gesicht feiern und Bartolomeo davon segelt und da überall Ruffy-Gesichter hängen. Weiß ja nicht, was Ruffy davon hält, dass Bartolomeo oder in seinem Namen irgendwie Dings verteilt und die jetzt Leute irgendwie dazu bringt, ihn zu verehren oder so. Ich glaube, dem ist das ziemlich egal. Na gut. Nee, ist auf Ja. jeden Fall ganz, ganz lustig anzusehen, Ich finde ich. frag mich Und auch, wo er die her hat. ja, Also. er hat die halt gemacht. Ja, aber die wissen, wie man so Anstecker, so eine Brustanstecker bastelt. Keine Ahnung. Ich habe das nicht so sehr hinterfragt, muss ich ehrlich sein. Aber wir sehen hinten links Gambia nochmal, den ersten Offizier, also die rechte Hand von Bartolomeo, auch nochmal ganz cool. Auch wenn der Okay. sich ja im Kolosseum jetzt nicht so als der Allerfähigste bewiesen hat, wenn man ehrlich ist. Ich bin jetzt übrigens enttäuscht, wenn in nächster Zukunft sämtliche Anime- und Manga-Online-Shops nicht diese Pins und diese Aufkleber anbieten. Ja. Da muss man ein bisschen mehr Merchandise, ein bisschen mehr Geld draus machen. Das muss so wie Disney werden. Einfach alles. Ja, vielleicht jetzt nicht, aber. So ein Waffi-Anstecker. Ja, könnte schon gut sein. Im Kapitel fängt es auf jeden Fall da an, wo es letzte Woche aufgehört hat, nämlich dass Big Moms Crew weiterhin ja, Batch und Capone verfolgt und sich die Windsmokes nochmal in den Weg stellen und ja, eine Candy Wall von Perespero zerstören. Ist es schon echt wirklich so ein bisschen Power Rangers, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe sehr in den letzten Wochen vielleicht mal so aus Spaß gesagt, aber jetzt diese Combo-Attacken, so was die so drauf haben, wie die aussehen, das ist Power Rangers. Weiß man, ob Oda großer Power Rangers-Fan ist, war? Keine Ahnung, ich hab mich da letztens irgendwann, glaube ich, auch nochmal, das ist schon ein bisschen länger her, mal eingelesen. Also, die Power Rangers sind ja ursprünglich japanisch. Die waren noch ein Deswegen. bisschen anders, diese ersten Power Rangers. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass er das Anfang der 90er oder so gesehen hat oder Ende 80er. Ja Ja. gut, spätestens wenn die da alle in ihren Sword einsteigen und gegen die große Version in den Pappstädten kämpfen, weiß Ja. man, das muss irgendwie japanisch angehaucht sein. Ja, das stimmt. Und auch die Farben von den vier ist, denke ich mal, relativ klar, woran die angelehnt sind. Was ich kurz sagen wollte, direkt auf der ersten Seite des Kapitels sieht man so ein Shot, wie auf der einen Seite, also im Vordergrund ist die Big Mom Piratenbande und davor stehen dann unsere Leute, sage ich jetzt mal. Und man sieht, dass Yonji gegen jemanden kämpft und der sieht so aus wie eine Kartoffel mit einem Geweih. Ja, das habe ich auch nicht genau erkannt. Und der kam mir auch nicht so bekannt vor. Also wer das jetzt ist, keine Ahnung. Das ist ein Reh, was von der Kartoffelfrucht gegessen wird. Genau. Ne, der Typ, gegen den die Nummer 1 kämpft, das ist wohl einer, also den haben wir schon öfter gesehen, das ist dieser Mumien-Typ, der so diese Bandagen überall hat. Okay. Aber sonst ist noch nicht, also die Streitmacht rückt erst vor und Ja. in erster Reihe stehen halt Reiju, Sanji und Ruffy. Genau. So, Perospero, wie du schon angesprochen hast, erzeugt eine Candy Wall, die dann die drei Germa Boys auch kaputt brechen. Und alles Relativ sieht, problemlos, es sieht oder? schon, jetzt alle sind dann happy, jawohl, wir sind durchgekommen, das können wir ja schaffen. Währenddessen sehen wir Düfeld, der immer noch seine Box, die Tamatebako-Box, Die Box. die Box, ja, bleiben wir dabei, die Ja. Schatztruhe nicht aufgegeben hat, die auch sehr conveniently placed auf diesem Vorsprung Ja. gefallen ist. Genau auf der Kante. Aber genau drauf. Stussy kommt dazu und sie schubst ihn nicht runter, ne? Er bricht da selbst runter, oder? Ja, ich glaube schon. Also, ups, jetzt bin ich aus Versehen da runtergefallen. Geil, er so, oh, ah, schreit er und auf einmal, oh, ja, ich bin genau da, wo ich hin wollte, ist ja gut. Ja. Ja, also er fällt einen Vorsprung runter, genau wo vor die Box. Die Box steht natürlich immer noch da. Er will sie aufmachen und Stussy erschießt ihn mit einer Fingerpistole. Und es zeigt sich, dass Stussy in Wahrheit CP0-Agentin ist. Ja. Interessant. So, ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass wir noch groß was über die vier oder die fünf erfahren, diese Unterweltbosse. Dass jetzt so weit im Arc dann noch solche großen Informationen kommen, finde ich durchaus interessant. Ja, ich auch. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich war auch so eher, dass das jetzt so Randerscheinungen Was bleiben. glaubst du? Also, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was die CP0. Also erstmal, was für ein Interesse die daran hat, einen ihrer Agenten als ja, Queen des Rotlichtbezirks aufzubauen. Und auf der anderen Seite, welches Interesse die haben, an der Hochzeit teilzunehmen, außer Informationen natürlich, klar. Also ich denke mir auf jeden Fall, dass Information auch der Grund für die erste Annahme ist. Jemanden da in der Unterwelt einzuschleusen, der eigentlich für die Regierung arbeitet, versorgt dich halt mit wertvollen Informationen. Ist halt auf jeden Fall wichtig und hilfreich. Was ich aber interessant finde, ist, dass Stussy ist ja kein, sag ich mal, so einfacher Agent, sondern die ist ja, sie wird hier bezeichnet als Queen of the Pleasure Court. Ach, Pleasure, ich hab das Feld. Oh, ich bin so dumm. Das ist der Rotlichtbezirk. Ja, ich hab Treasure Quarter immer gelesen. Ach so, Und ah, dachte, okay. sie ist die Schatzmeister, ja. Schatzmeisterin irgendwie, der Wächterin der Schatzkammer oder so. Oh, bin ich dumm. Nee, Oh, also na gut. in ihrer, also in der CP0, die Rolle ist noch nicht so genau geklärt. Dann streich das, was ich eben gesagt habe. Auf jeden Fall scheint sie auch unseren aller Lieblingsvogel Morgans ja, bemerkt zu haben und den erstmal eiskalt der Fake News zu bezichtigen. Also tagesaktueller Bezug, also Ja, tagesaktueller geht's ja gar nicht. da musste ich eigentlich recht sehr, sehr lachen, Ja, muss als ich ob er gestehen. CNN auf seinem Hut stehen hätte oder so. Ja. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, dadurch, dass Düfeld jetzt erschossen wurde, also sie sagt ja selbst, dass er jetzt tot ist. Wir wissen natürlich nicht, ob er wirklich tot ist. Nein. Aber One Piece. er fällt halt hin und fällt dabei gegen die Box, die daraufhin noch weiter runterfällt, zum Fuß des Schlosses. Aber erstmal springen wir wieder zum Kampf. Ja. Big Mom versucht Ruffy so ein bisschen zu baiten, würde ich mal sagen. Also ihn zu locken, sagen so, ja wie, du hast doch gesagt, du willst dich mit mir anlegen. Du hast doch gesagt, du gewinnst. Hier bin ich, komm schon. Ja, genau, du rückgratloses Etwas. Aber ja, okay. Eigentlich ist Sanji versucht, ihn zurückzuhalten. Wir kennen Ruffy. Ruffy stimmt auf sie zu. und sagt, ich will nur einen Schlag, ich will nur einen Schlag. Ja. Und Das wäre geil gewesen, wenn jetzt so ein Saitama-Crossover und ja. er tauscht einfach mit ihm die Position und einfach One-Hit. Bah. Ja, Big Mom schreit dann auch, dass sie Piratenkönigin werden wird. Ruffy direkt im Gear 4 ballert einen Schlag raus, die Kongan. Und das ist eigentlich das wichtigste Bild für, finde ich, was jetzt kommt. Wie die beiden, also Big Mom verstärkt ihren Arm auch mit Haki und blockt Ruffys Schlag mit Leichtigkeit ab. Und ich finde, dieses Bild ist so signifikant dafür, dass Ruffy auch jetzt in G4 noch keine Chance gegen Big Ja, Mom hat. sehe Weil ich auch so. sie steht da einfach, während Ruffy schon in Gear 4 ist. Wenn Ruffy im Gear 4 ist, gibt er bestimmt schon, gibt er auf jeden Fall über 80%, was er kann, würde ich mal sagen. Und Big Mom steht da einfach, verstärkt nur ihren Unterarm und blockt den mit Leichtigkeit ab. Ja, dazu Also. muss ich sagen, das mit den 80% finde ich schwierig zu sagen. Was ich noch wichtiger finde, ist eigentlich nicht dieses Panel, wie sie direkt aufeinandertreffen, sondern das zwei Panels später, wie er direkt die Kraft verliert. Also ich glaube ehrlich gesagt wirklich, dass das mit dieser Prozentanzeige, wie viel er jetzt gibt, ob er jetzt all out geht oder nicht, ist glaube ich schwierig. Ich glaube, er geht im Rahmen seiner Möglichkeiten definitiv all out, aber wir dürfen nicht vergessen, was Ruffy durchgemacht hat. Der hat schon eine Nacht gegen Cracker gekämpft, wurde schon quasi zweimal besiegt, ist dann durch den halben Wald gerannt, hat irgendwelche Viecher eingesammelt. Also ich glaube nicht, dass das als Gradmesser dienen kann, weil ich glaube, wenn Ruffy mal 2, 3 Tage Ruhe hat und mal ordentlich essen konnte und Zeit hatte, ein bisschen runterzukommen, ich sage nicht, dass er Big Mom besiegt damit, das glaube ich nicht, zum aktuellen Stand, aber dann sieht der Kampf ganz anders aus. Also dann ist da halt, dann ist das nicht nur eine Kongan. Er hat im Prinzip, eigentlich ist er sich treu geblieben. Er hat gesagt, nur einen Schlag, hat nur einen Schlag gesetzt und dann war Ende mit seinem Haki. Na gut, wenn du's so ausdrückst. Ja, also ich glaube, man sieht doch, also sonst Ruffy wird doch nicht so schnell aus Gear 4 zurückfallen. Ja. Oder? Ja gut, da hast du recht. Es zeigt aber Weil. trotzdem auf jeden Fall, Ja. kämpf lieber nicht. Das Nee. wird nichts. Er sagt ja auch nochmal, nachdem ich Kaido besiegt habe, nehme ich, Ja. also er bleibt im Prinzip sich treu. Ob das jetzt passieren wird, gut, das werden wir wahrscheinlich in 3, 4 Jahren wissen, wie jetzt letzten Endes die Reihenfolge aussieht. Aber ja, Big Mom ist auf jeden Fall drauf und dran, sie weiter zu verfolgen und setzt auch ja, verheerende Schläge gegen Ja, sie. was ich noch interessant finde, ist, Ruffy sagt, okay, erst wenn ich besiege erst Kaido und dann hole ich mir dich. Und Big Mom sagt dann nur, Kaido, dieses Ding werdet ihr niemals stürzen. Ich finde das schön, Ja. dass immer so angeteased wird, dass Kaido kein Mensch ist, sondern Stimmt. meist als Kreatur oder Ding bezeichnet wird. Das mag ich sehr, dass auch Big Mom weiß anscheinend, okay, irgendwas ist mit dem nicht ganz koscher. Und was ich auch super finde, ist, wie Big Mom danach losrennt. Ja, so nur die Diese Füße bewegen. Bewegung. Ja, das ist echt gut. So, Ich kann. so Ich comic-mäßig. stelle mir vor, dass sie die Beinbewegung von Brook hat bei dem Lauf. Ja, genau. Ähnlich stelle ich mir das auch vor, nur nicht ganz so hoch vielleicht. Ja. Auf jeden Fall, als alle flüchten, also Sanji, Reiju und Ruffy, und kurz davor sind eingeholt zu werden, springt Judge auf einmal nach vorne und hält eine Rede. Ja, greift sie mit seinem Speer an. Big Mom hält ihr mir den Mund auf. Sieht so aus, ja, stimmt. Weil ich glaube, in der nächsten Szene und sie zerbeißt den Speer. Naja. Mit Stimmt. Oh Leichtigkeit. ja. Ganz easy. Ich muss sagen, diese Rede von Judge, ich weiß, worauf Oda hinaus will, glaube ich. Also er will so ein bisschen dem wieder, jetzt nach dem letzten Kapitel, wieder ein bisschen besser aufbauen, vom Stand her. Das gefällt mir nicht. Das ist so der Punkt, wo ich sage, man kann jetzt nicht mit 2, 3 Aktionen alles wieder gut machen, was er Sanji angetan hat. Ich bleib dabei, ich glaube, dass er drauf geht oder mindestens gefangen genommen wird. Weil es kann für mich keine GERMA geben mit Judge an der Spitze, nachdem dieser Arc vorbei ist. Glaube ich nicht. Dass er drauf geht, ist durchaus möglich, nachdem er die nächste Attacke abbekommt. Denn Big Mom greift in Zeus und lässt einen gewaltigen Blitz auf Judge. Ja. Dessen Maske dadurch auch zerspringt. Und der ist auf jeden Fall ausgenockt. Ob er dadurch jetzt gestorben ist, wage ich mal zu bezweifeln, aber er ist auf jeden Fall bewusstlos. Ja, eine gewisse Resistenz gegen Blitze wird er ja haben, weil seinen Speer kann ja auch Blitze machen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das so der endgültige... Wäre lustig, wenn er das nicht hätte und dann kämpft er mit seinem Speer oder fesselt ihn einmal kurz an, dann zack. Oh Mist, ich habe mich am Wolle gestreift gerade. Ich habe jetzt einen und tot. Blitz, meine einzige Schwäche. Ja, könnte sein. Also Enel sollte da auf jeden Fall nicht vorbeikommen. Ja. Und gut. Dadurch, dass Judge jetzt ausgeschaltet ist, reagieren natürlich die anderen drei Power Ranger Boys. Springen von Caesars Seite, an der sie eben noch waren, wieder zurück. Nein, nur zwei von denen. Okay, nur zwei von denen. Und dann kommt eigentlich auch ein ziemlich, ziemlich cooler Moment, muss man sagen. Denn Caesar fliegt natürlich weiter, guckt nicht nach vorne und landet mit seinen Armen direkt in Katakuri, der auf einmal ziemlich cool vor ihm steht. Ja, ich habe ein bisschen Angst um seine Familienplanung, muss ich sagen, so wie Caesar da fliegt. das sieht nicht gesund aus, aber ich glaube, der hat Eier aus Stahl. Also, gut. Das scheint auf jeden Fall zu klappen. So, der rote Power Ranger schlägt dann auch Katakuri kurz weg, sozusagen. In der Mitte auseinander, ja. In der Mitte auseinander. Caesar fliegt weiter und knallt danach gegen sich selbst, sozusagen. Denn Brûlé ist auch wieder da, hat ein Spiegelbild von Caesar erzeugt, das ihn nicht vorbeilässt. Was ich dann noch erwähnen will, ich finde diese zwei Anmerkungen von Nami ganz schön. Als Caesar es geschafft hat, feuert sie ihn quasi an, sagt aber dann noch, du bist trotzdem Müll. und ganz am Anfang sagt die auch irgend sowas so in die Richtung, du bist trotzdem der Schlimmste, aber mach trotzdem weiter. Das ist so der weinende Caesar. Und dann, ja, dann fliegt er gegen den Spiegel von Brûlés Kraft und scheint da auch erstmal festzuhängen. Ja. Ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, also Caesar ist ja jetzt auch kein schlechter Kämpfer, oder? Nee. Also, dass er mal vielleicht, der kann ja auch so Gasstrahlen abschicken und sowas, wieso nicht? Er kann ja auch, haben wir auch auf Punkhäsern gesehen, dass er die Luft entziehen kann. Genau, das kann er Warum auch. Warum macht er das denn jetzt nicht? Ja, weiß ich nicht, irgendwie gefällt mir das auch nicht oder so. Oder seine Gasmonstergestalt. In der er gegen Ruffy gekämpft hat zum Schluss. Ja, ich glaube, damit wird er seine Angriffsfläche nur. Stell dir mal vor, der macht jetzt das Gasmonster, Katakuri wirft da welche von seinem Bohnen hinterher mit Haki verstärkt, also er, dann nimmt er ja Schaden durch. Na gut, aber auf jeden Fall könnte Caesar mehr zeigen, als er jetzt macht. Ja, er fliegt halt quasi nur rum. Man sieht schon, kurz bevor er in den Spiegel reinfliegt, so eine gewisse Distanz hat er schon geschafft. Also zwischen ja, sich und Big Mom. Also ist schon ein gutes Stück. Wäre da nicht Brûlé gekommen, wäre wahrscheinlich relativ safe gewesen, was die Reichweite angeht. Gut, mit der GERMA wurde auf jeden Fall auch, eigentlich wurde mit jedem kurzer Prozess gemacht, da denke ich. Ja, also alle wurden aufgehalten, beziehungsweise werden kurz festgehalten. Reiju wird von Smoothie festgehalten, Sanji und Ruffy von dem Djinn und einer Frau. Ich glaube, das ist diese mit diesen Hörnern, die so ein bisschen wie so ein Teufel aussieht. Okay. Judge ist am Boden, Big Mom hält Yonji und den blauen Power Ranger fest. Alle sind ausgeschaltet und Pedro, Vito und Jinbei denken sich, okay, nee, wir müssen da raus, wir müssen die retten. Und in dem Moment schalten wir wieder auf die Schatzbox, die jetzt unten auf dem Boden ankommt, die Bombe, die da drin war, explodiert und, wie wir es letzte Woche vermutet haben, das Schloss nimmt großen Schaden an der Basis und bricht, fängt an, in sich zusammenzubrechen. Ja, fängt an zu kippen quasi. Ja. Also man kann jetzt nicht genau erkennen, wie die Situation ganz oben aussieht. So dieses Hochzeitsgebiet, da war ja schon relativ weitläufig. Also das ist schon ein Riesenschloss, Ja. was da jetzt gerade umkippt. Das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass ein bisschen mehr Chaos gestiftet wird und dass vielleicht das Schloss wirklich, wie wir letzte Woche schon vermutet haben, in eine Richtung kippt und Caesar genau in die andere abhaut und dadurch halt so eine nötige Distanz geschaffen wird. Das war ein bisschen absehbar, oder? Also, ich meine, Oda überrascht uns oft genug, aber wirklich immer schafft er es halt leider nicht, oder? Er hat es Also, dieses Mal aber auch schon geschafft mit Stussy, die CP0-Agentin in ist. jedem Fall, in jedem Fall. Welche Rolle die jetzt da noch spielen wird, ich glaube ehrlich gesagt keine große. Nee, glaube ich Das auch nicht. war so ihr Ding jetzt da, die Mission zu verkacken. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Schaden angerichtet und auf der letzten Seite sehen wir auch schon, dass die ersten anfangen, vom Schloss runter zu kippen. Das heißt, es scheint da nicht so einfach zu sein, da auf den Füßen zu bleiben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dadurch vielleicht Ruffy, Sanji und die Windsmokes die Gelegenheit nutzen, um sich irgendwie noch Zeit zu verschaffen und vielleicht auch zu Caesar aufzuschließen. Ja, man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, jetzt bietet sich eine neue Möglichkeit und wir wissen ja auch nicht, inwiefern jetzt die Big Mom Piratenbande davon beeindruckt ist, ob die jetzt mit dem Schloss alle in die Tiefe krachen, während alle anderen wegkommen Ja, ich oder. denke mal halb halb. Also ich denke mal, da werden einige werden einfach runterfliegen. Ich glaube, andere werden sich festhalten, aber dann noch Geiseln festzuhalten, wenn das ganze Gebäude kollabiert, ist wahrscheinlich eher schwierig. Wie man jetzt sich aus Katakuris Fängen befreien will, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Weil der ist ein Logia-Typ, dem ist das eigentlich komplett egal, ob gerade ein Gebäude über ihm zusammenbricht, Jo. weil da ist halt Moshi Moshi. Gut, aber ich denke auch Big Mom ist ja jetzt auch nicht die allergelenkigste, glaube ich. Die wird vielleicht ihre Hände brauchen und die beiden anderen Windsmokes loslassen. Was ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht Big Mom durch ihre Teufelsfrucht das Schloss zum Leben erweckt und das dann irgendwie sich selbst auffängt oder stabilisiert oder so. Das möglich? Wieso nicht? Also ein nicht lebendes Objekt. Mit Sicherheit möglich, dass sie das dem Schloss eine Seele gibt. Ja, find ich eigentlich ganz interessant, die Idee, aber ich glaube, sie wird es nicht machen, weil das würde die Flucht ja noch weiter erschweren. Glaube, die haben schon eine Aufgabe vor sich, die auf jeden Fall sehr groß ist. Von daher, ich weiß jetzt nicht, ob Oda ihnen ja noch mehr Knüppel zwischen die Beine werfen will. Das reicht eigentlich so, weil. Guck mal, was wir auf jeden Fall, haben wir das auch schon letzte Woche spekuliert? Ich glaube schon, oder? Dass wenn das Schloss zerstört wird, dass ja auch die Bücherei vermutlich Feuer fängt. Ach so, ja, wir hatten nur vermutet, dass die Leute oder die Sachen, die in der Bücherei eingesperrt sind, jetzt irgendwie frei sind. Genau, Also auf jeden das. Fall wird die Bibliothek Schaden nehmen. Ja, definitiv. Und ich kann mir echt sehr, sehr gut vorstellen, dass das einfach. Es gibt vielleicht dann welche, die das ganze Schloss runterlaufen wollen und die werden dann da aufgehalten. Die paar, die vielleicht runterspringen, sind dann vielleicht nicht mehr so viele, dass da unbedingt was passieren muss. Ich glaube wirklich, das geht jetzt in Richtung 1000 Sunny und ja, alles, was im Weg ist, wird kein großes Gekämpfe mehr sein, glaube ich ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich auch. Wir haben so ein bisschen, muss man sagen, den Höhepunkt des Arcs erreicht, glaube ich. Also ich denke, jetzt wird nur noch Flucht kommen. Wir haben alles gesehen, wir haben meiner Meinung nach jeden Charakter vorgestellt bekommen, den wir wissen müssen. Neuigkeiten so große weiß ich nicht. Das Schloss ist kollabiert, wir haben auf jeden Fall Schaden angerichtet auf der Insel. Big Mom hat eine noch größere Wut. Ruffy hat einen Schlagabtausch mit Big Mom gehabt. Wenn man so eine Checkliste führen will, was man alles im Arc erreichen wollte, ist das, glaube ich, ein voller Erfolg. Ja, denke ich auch. Hast du noch speziell zum Kapitel was? Speziell zum Kapitel habe ich jetzt erstmal nichts. Ich habe nämlich noch so einen kleinen Hype-Zwischenstand gezogen, beziehungsweise ich habe einfach mal bei uns im Forum bei Rocket Beans gefragt, was die Leute so an dem Arc am meisten hypen, beziehungsweise speziell nach Leuten gefragt. Ich habe das mal in die verschiedenen Gruppen eingeteilt. Wen glaubst du denn, dass, also haben ja über 25 Leute mitgemacht. Wer glaubst du denn ist so der von der Strohhutbande, der am meisten oder von der Strohhutbande und den direkten Verbündeten, Capone jetzt mal ausgenommen und die Mafia-Leute, so der am meisten gehypt wird für den Arc? Jimmy. Jinbei, okay. Ja, interessant. Also es ist mit Riesenabstand Brook. Ui. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Dann folgt Sanji, relativ weit abgeschlagen und dann quasi direkt dahinter Jinbei. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Okay, ja, Buch habe ich schon so irgendwie schon wieder vergessen, weil der halt, nachdem er sich den Hammer da rausgeholt hat und das Oh Bild ja. zerschlagen hat, hat er ja nichts mehr gemacht. Dann war er, glaube ich, auch nicht mehr zu sehen. Nee, nur im Hintergrund meistens. Ja. Deswegen habe ich das schon wieder vergessen. Ja. Nee, Aber aber klar, ich Brook war habe. natürlich elementar wichtig in diesem Arc. Ja, ich finde auch Brook hat halt. Ich war vor dem Arc, wenn ich ehrlich bin, nicht der allergrößte Brook-Fan, aber seine Art hat mich einfach jetzt im Whole Cake Island Arc einfach komplett überzeugt. Ich bin voll bei Brook. Ich habe auch Brook gewählt. Und weil er einfach eine coole Socke ist. Denke Okay. ich. Am schlechtesten hat er übrigens Chopper abgeschnitten, was den Arc angeht, Ja, mit Abs. der hat auch wirklich nichts gemacht, außer noch einen Blitz abzukriegen. Ja, der hat eigentlich wirklich nicht. Er war einmal in dieser Monsterform und hat er dieses Krokodil besiegt in der Spiegelwelt. Wow. Ja, also Chopper bin ich auch so ein bisschen enttäuscht von. Ich hoffe, dass er Wano-Arc gegen Bestien, Sohan-Nutzer vielleicht eher sein Ding sein wird, hoffe ich mal. Wenn wir da überhaupt Kaido bekämpfen, man weiß es nicht. Aber das fand ich irgendwie so ein bisschen, also hätte ich auch so geschätzt. Denke ich mal. Wie sieht es bei dir bei der Germa aus? Kaiju. Okay, da bin ich auch voll bei dir. Also die Antwortmöglichkeiten waren halt jeder einzeln und ein paar Leute, also knapp 13, haben auch gesagt, dass sie keinen der Germa wirklich cool finden, aber die meisten haben gesagt, Raiju eindeutig. Team Mafia. Batch. Batch selbst, Ja. weil das große Schloss einfach badass ist. Ja, das stimmt. Da haben wir auch noch Caesar drunter gezählt. Die haben auch noch ein paar Leute gehypt, aber so wirklich. Ich habe auch noch das Baby Pets da reingepackt. Den fanden auch 5 Leute cool. Ja, gut, weil es ein Baby mit Zigarrenschnuller und Ja. Mafiahut ist. Genau. Und die Big Mom Piraten. Katakuri. Mit Riesenabstand. Also, Er ist einfach badass, ist er. was ich nicht ganz verstehe, also, falls die Leute das hören, ich muss mal wirklich kritiklos werden. Wieso ist das Smoothie ist über Big Mom selbst? What the fuck? Ja. Smoothie hat nichts gemacht, außer eine Giraffe und eine Jungfrau auszubringen. Ja, und ein Lavastein. Oh ja, okay. Und jetzt hält sie halt Raiju fest. Aber sie hat nichts, Nee, aktiv hat sie. nichts Das kann ich gemacht. auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also. Man kann durchaus argumentieren und sagen, ja, da kommt vielleicht noch was, aber ey, jetzt mal ernsthaft, Smoothie ist einfach der unnützeste Mensch ever in ganz One Piece. Bisher zumindest, ja. Ja. Ja, vielleicht, wenn sie dann wirklich Big Mom bekämpfen, wird sie vielleicht mal eine größere Rolle haben, aber bis dahin. Ja gut, aber das wird ja jetzt nicht mehr kommen, laut Nee. dir Ja. und mir. Ja, aber irgendwann wird es ja kommen. Ja, okay. Von daher, ja. Na Vielleicht gut, weiß auch mit. Oda einfach im Moment nichts mit ihr anzufangen. Das kann auch gut sein. Vielleicht fehlt die Frau, um sie zu bekämpfen. Vielleicht ein Teamkampf, Robin, Nami oder so. Irgend sowas. Raiju Beitritt. Ja, vielleicht auch das. Man weiß es nicht. Ja, das soll es mal so mit so einem kurzen Meinungsbild zum. Also, die Umfrage haben wir vor dem Kapitel gestartet, aber da wird sich ja nicht groß was verändert haben, denke Glaube ich. ich jetzt auch nicht. Vielleicht wird Big Mom ein bisschen positiver dastehen. Aber dass die Leute jetzt Caesar eher cool finden nach dem Kapitel, naja. Er ist immer noch Abschaum. Aber er soll weitermachen. Ja, genau. Gut, dann lass es uns für heute beenden. Wir haben, denke ich mal, relativ lang gesprochen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.